Echnaton, Nofretete und Tutanchaton. Die Stadt Theben war zu jener Zeit schon weit über 1000 Jahre alt und die Hauptstadt von Ägypten. Und Ägypten war das Zentrum der bekannten Welt. Kein Land war so reich oder hatte eine so weit entwickelte Kultur und Technologie. Das war schon seit 1000 Jahren so und es würde auch noch fast 1000 weitere Jahre so bleiben. Der längste Strom der Welt, der Nil, brachte einmal im Jahr ein Hochwasser und wenn sich der Fluss dann von den Feldern wieder zurückzog, hinterließ er eine dicke Schicht dunklen Schlamms auf den Feldern. Dieser Schlamm war der Grund für Ägyptens Reichtum und Erfolg. Alles, was man auf den überschwemmten Feldern anbaute, wurde nicht nur zu einer guten, sondern zur besten Ernte. Gemüse und Früchte wurden zwei- oder dreimal größer als anderswo und wäre es damit nicht schon genug, wuchs auch zwei- oder dreimal mehr als anderswo. Also konnte man für jeden Apfel, den man in einem anderen Land erntete, in Ägypten zwei oder drei ganz dicke Äpfel pflücken. Mit so hervorragenden Bedingungen hatten die Ägypter viel weniger Bauern gebraucht, um ihr Volk das ganze Jahr mit bestem Essen zu versorgen. Weil sie weniger Bauern gebraucht hatten, konnten sich mehr Leute um andere Dinge kümmern, zum Beispiel um Architektur. Die Ägypter bauten aus Stein, aber auch aus dem Schlamm des Nils die modernsten Gebäude der damaligen Zeit. Aber sie hatten immer noch Leute übrig. Die hatten Zeit, moderne Waffen anzufertigen und mit den vielen jungen Männern, die nun nicht als Bauern arbeiten mussten, eine große Armee aufzustellen. Mit dieser Armee waren die Ägypter dann jahrhundertelang auf Raubzug gegangen. Überall hatten sie Völker überfallen, die viel ärmer waren als sie selbst, und als sie gemerkt hatten, dass es dort nichts zu holen gab, haben sie einfach alle Leute mit nach Ägypten genommen. Männer, Frauen, Kinder, Hunde, einfach alle. Wieder zu Hause hatten sie diese Menschen dann für sich arbeiten lassen, als Sklaven. Nun hatten sie noch mehr Leute übrig, um noch größere Gebäude zu errichten. Außerdem hatten sie mit den Menschen aus den fremden Ländern auch deren Wissen erbeutet. Alles, was sie von ihren Gefangenen über Sterne, die Zeit und die Mathematik gelernt hatten, hatten sie in die größten Bauwerke der Welt gesteckt, die Pyramiden. Bauten, die wie Berge sind. So hatten die alten Ägypter gedacht, würde das darin versteckte Wissen für immer erhalten bleiben. Damit waren sie die ersten auf der Liste der 7 Weltwunder und tatsächlich sind die anderen 6 Weltwunder heute längst wieder zerstört, aber die Pyramiden stehen immer noch mit all dem geraubten Wissen genau da, wo die Ägypter sie hingestellt hatten. Natürlich hatte es Jahrzehnte gedauert und natürlich hatten sie ganze Armeen von Bauarbeitern benötigt, aber irgendwann waren auch die Pyramiden fertig gewesen und nun waren mehr Leute übrig als je zuvor. Bauern gab es genug, Sklaven gab es genug, Soldaten gab es sogar zu viele, denn alle anderen Länder waren ja schon unterworfen. Da war den Priestern eine Idee gekommen, eine neue Religion. Bis dahin hatten die Menschen auch an ihre Götter geglaubt, hatten zu ihnen gebetet und alte Rituale zu ihren Ehren abgehalten. Aber sie hatten es alles selbst gemacht und nur, wenn reiche Ägypter mal keine Zeit dafür hatten, hatten diese dann die Priester bezahlt, um für sie die Zeremonien zu übernehmen. Die Priester hatten ganz gut davon gelebt, sogar so gut, dass sie schon lange nicht mehr arbeiten mussten. Mit dieser neuen Idee hatten sie aber die Möglichkeit, reich zu werden. Und sie wurden reich. Sie hatten den Menschen einfach erklärt, dass das mit den Göttern viel zu kompliziert sei und dass nur die Priester mit ihrer neuen Wissenschaft der Religion den Überblick behalten konnten. Da gäbe es einen Göttervater namens Amun, dann kämen dessen Götterkinder, Götterenkel, Götterurenkel und so weiter. Über 1000 Götter solle es geben und erst dann käme der gottgleiche Pharao. So nannte man damals den Kaiser von Ägypten. Als die Menschen an dieser Stelle der Erklärung gestutzt und nachgefragt hatten, was denn gottgleich bedeutete, war ihnen erklärt worden, dass der Pharao eben wie ein Gott sei, aber dann doch irgendwie kein Gott. Es war eben viel zu kompliziert für alle, die nicht Priester waren. Direkt nach dieser langen Reihe von Göttern und dem gottähnlichen Pharao kamen natürlich sofort die Priester und dann erst alle anderen Ägypter. Die Menschen konnten nun nicht mehr mit dem Pharao oder ihren alten und den vielen neuen Göttern sprechen. Sie mussten den Priestern sagen, was sie wollten, und diese reichten es weiter. Oder eben auch nicht. So waren sie nicht nur die mächtigsten, sondern auch die reichsten im Land geworden. Und sie verlangten für ihre Dienste sehr, sehr viel. So viel, dass alle Menschen nun nicht nur jedes Jahr 2 bis 3 Monate für den Pharao, sondern auch noch 2 bis 3 Monate für die Priester arbeiten mussten. So blieb ihnen oft nur ein halbes Jahr, um für sich selbst zu arbeiten. Als seine Geschichte so richtig losging, war Amenhotep ein junger Mann, gerade 18 Jahre alt. Es waren schon 1000 Jahre vergangen, seit die Priester angefangen hatten, den Reichtum und die Macht Ägyptens an sich zu reißen. Amenhotep war der 2. Sohn des Pharao und hatte deshalb keine Sorgen. Sein älterer Bruder Thutmosis würde nach dem Tod ihres Vaters der Pharao werden. Deshalb war Thutmosis schon jetzt den ganzen Tag und meistens auch nachts von Priestern umgeben, die ihn ohne Unterlass für aufwendige Zeremonien brauchten, ihn in jeder Kleinigkeit berieten und ihn im Großen und Ganzen mehr wie ein gottähnliches Kind gängelten, statt ihn wie den zukünftigen gottgleichen Kaiser zu verehren. Das fand jedenfalls Amenhotep, aber er war nicht unglücklich darüber, denn so hatte er selbst mehr Zeit, sich in den weitläufigen Palmengärten am Nilufer herumzutreiben oder in der Palastbibliothek das gesammelte Wissen der unterworfenen Völker zu studieren. Am meisten aber liebte er die Kunst. Auf ganzen Stapeln von Papier aus dem Papyrusgras des Nils zeichnete er in stundenlanger Arbeit. Oder er formte aus dem Schlamm des Nils kleine und große Figuren. Er hatte sogar einmal versucht, sich von einem Handwerker im Palast abzuschauen, wie man Kalksteine bearbeitet, aber es dann doch nach einigen Versuchen wieder aufgegeben, weil er kein schönes Modell finden konnte, für das sich so viel Arbeit lohnte. Er fand wirklich nichts schlimmer, als eine halbfertige Zeichnung oder eine Statue zu verlassen, um irgendeinem pompösen Schnickschnack beizuwohnen, den die Priester sich ausgedacht hatten, um die Staatskasse noch etwas zu erleichtern. Aber nicht an diesem einen Abend. An diesem Abend saß er wie immer bei solchen Anlässen da und versuchte krampfhaft nicht einzuschlafen. Er riss die Augen auf und versuchte im Tempel oder unter den Anwesenden etwas zu finden, das er später zeichnen konnte. Da wurde sein ganzes Leben buchstäblich mit einem einzigen Augenblick verändert. Dieser eine, sein entscheidender Augenblick, war wirklich der Blick seines Auges und er fiel auf Nofretete. Das Mädchen war in seinem Alter und er kannte sie von früher, wenn sie als Kinder im Garten gespielt hatten. Er erinnerte sich nur zu gut, wie sie ihn ausgelacht hatte, weil er damals eine rituelle Frisur tragen musste, für die ihm von den Priestern in einer sehr teuren Zeremonie der Kopf geschoren wurde, komplett bis auf einen dicken Zopf über dem linken Ohr. Pferdeschweif am Ohr hatte sie ihn nur noch genannt und sogar ein Schriftzeichen erfunden, das sie dann überall im Palast an die Wände gekritzelt hatte. Sie hatte ihn noch damit aufgezogen, als er schon längst wieder alle Haare lang hatte. Obwohl er damals gemeint hatte, sie danach nicht mehr richtig leiden zu können, konnte er nun nirgendwo anders mehr hinschauen. Das musste die allerwunderschönste Frau sein, denen die Götter je die Gabe der Schönheit gegeben hatten, dachte Amenhotep. Die Ägypter glaubten nämlich fest, dass Schönheit nur ein Werkzeug ist, das manche Menschen von den Göttern als Hilfe für eine besonders schwere Lebensaufgabe bekommen haben. Amenhotep konnte sich zwar nicht vorstellen, welche Prüfungen dieses hübsche Wesen erwarten würden, aber er war sich ganz sicher, sie bei ihrer Aufgabe begleiten, bewundern und beschützen zu wollen. Sobald die Zeremonie vorüber war, stand Amenhotep auf und ging zu Nofretete, die mit ihren Freundinnen sprach. Nofretete, sagte er etwas zu laut, sodass sich die Köpfe ihrer Freundinnen zu ihm umdrehten. Nur der Kopf, den er angesprochen hatte, blickte weiter von ihm weg und zeigte ihm nur die Rückseite des hohen Hutes, der ihre Haare verbarg. Bin ich ein Hund, dass du mich rufst wie einen? Fragte sie, ohne ihn anzusehen. Skarabäus, fluchte er in Gedanken. Skarabäus ist das ägyptische Wort für Mistkäfer. Und der Mistkäfer war ein Glücksbringer, weil er den Mist wegräumte. Wenn Ägyptern also etwas Unglückliches passierte, dann sagten sie Mistkäfer. Vielleicht sagen wir deshalb heute noch in ähnlichen Situationen Mist. Amenhotep war mitten hineingetreten in den Mist. Natürlich war es ein unglücklicher Anfang für das erste Gespräch mit der Frau, für die er ganz sicher den Rest seines Lebens da sein wollte. Er versuchte es noch einmal und diesmal sprach er leiser. Verzeih mir meine Aufgeregtheit, edle Nofretete. Es ist schon so lange her, sicher 6 oder 7 Jahre, ich weiß nicht mal, ob du dich noch an mich erinnerst. Sie drehte sich langsam um und sah ihn an. Amenhotep merkte, wie er noch aufgeregter wurde. Dann lächelte sie und sagte nur, 7 Jahre. Und dabei malte sie mit dem Finger einen Kreis mit einem geschwungenen Strich an der Seite in die Luft. Ihr Schriftzeichen für Pferdeschweif vom Ohr. Sie erinnerte sich an ihn. Jetzt merkte er, wie er sich entspannte. Sogar so sehr entspannte, dass er das Gefühl hatte, unter ihrem lächelnden Blick dahin zu schmelzen. Und, fragte sie ihn, und schaute dabei, als hätte sie es eilig und er würde sie nur unnötig aufhalten. Er schaute sie einfach nur weiter an und versuchte sich zu merken, wo auf ihrem schönen Gesicht die Schattenlinien verlaufen, um sie später besser zeichnen zu können. Und, fragte sie noch einmal langgezogen. Er war noch ganz in ihre Schattenlinien vertieft und fragte nur, und was? Sie lachte und auf einmal war es wieder genau das Lachen, mit dem sie vor Jahren auf seinen Pferdeschweif am Ohr gezeigt hatte. Und was willst du von mir, wollte sie immer noch lachend wissen. Amenhotep schreckte aus seinen Gedanken und stotterte etwas überrascht. Ich will dich zeichnen. Sofort hielten sich einige ihrer Freundinnen die Hände vor den Mund und tuschelten erschreckt. Nofretete verzog keine Miene und sah ihn nur weiter an. Da sagte sie, dir ist klar, dass die Priester dir niemals erlauben werden, mich zu zeichnen, weil ich kein Mitglied der Familie des Pharaos und auch keine Göttin bin. Kunst ist allein für die Götter da. Du erinnerst dich, das mal in der Schule gelernt zu haben, oder? Amenhotep nickte nur. Nofretete lächelte und fragte, aber das ist dir anscheinend egal und du willst es trotzdem einfach tun. Er lächelte auch und nickte wieder. Sie beugte sich vor und flüsterte ihm ins Ohr, morgen im Garten, da wo wir Pharao gespielt haben. Dann drehte sie sich um und sagte im Weggehen sehr laut und ernst, Amenhotep, du bist noch verrückter, als man von dir sagt. Danke, Nofretete, rief er ihr nach, als sie mit ihrem Gefolge aus Freundinnen verschwand. Am nächsten Tag war er schon vor Sonnenaufgang mit einem Stapel Papyrus und seinen besten Kohlestiften im Garten. Aber er hatte ein Problem. Er konnte sich beim besten Willen nicht erinnern, dass er mit Nofretete Pharao gespielt hatte und schon gar nicht, wo das gewesen war. Er erinnerte sich nur noch daran, wie sie ihn wegen seiner blöden Frisur ausgelacht hatte. Auch, dass sie irgendetwas gespielt hatten, aber wo? Die Gärten des Pharao waren sehr groß und er lief lange hin und her, ohne sich zu erinnern. Gegen Mittag fand er Nofretete am Ufer des Nils unter einer großen alten Palme. Und als er sie da am Fluss sitzen sah, ihre nackten Füße im Wasser, in einem ganz normalen Kleid und ohne den Hut, da sah sie wieder aus wie damals, als sie 10 oder 11 Jahre alt waren. Er erinnerte sich wieder, wie sie als Kinder ganz viele Figuren aus Schlamm gemacht hatten, die ihr Volk darstellten und über die sie gemeinsam geherrscht hatten. Und erinnerte sich plötzlich wieder genau daran, wie sie dagestanden hatte mit einem oben gebogenen Stock, der wie das Zepter aussah, das der Pharao als Zeichen seiner Macht immer in der Hand hielt. Nofretete, rief er wieder zu laut, ich erinnere mich, du hast damals gesagt, ein Mädchen kann nicht Pharao sein. Nofretete lächelte ihn an, nickte und sagte, und dann hast du gefragt, weshalb eigentlich nicht? Und als ich keine Antwort wusste, außer weil die Priester es sagen, hast du die ganzen Priesterfiguren, an denen du so lange gearbeitet hast, einfach in den Fluss geworfen. Dann hast du mir das Zepter gegeben. Von da an haben wir zusammen als Pharaonin Nofretete und Pharao Amenhotep über die restlichen Schlammfiguren geherrscht. Er lachte und sagte, wir haben sie sogar abends mit in den Palast genommen und unter unseren Betten versteckt. Es gab einen riesen Ärger, als die Priester uns erwischt haben. Wir mussten tagelang Götterbilder malen und dabei aufsagen, Kunst ist allein für die Götter da. Sie setzte sich unter die alte Palme und sagte, dann machen wir mit unseren Untaten da weiter, wo wir aufgehört haben, und zeichnen etwas Verbotenes. Mich. Er lächelte sie an und antwortete mit einer Frage. Wozu hätten die Götter mir das Talent des Zeichnens und dir die Gabe der Schönheit geben sollen, wenn sie nicht gewollt hätten, dass etwas Wunderschönes dabei herauskommt? Amenhotep zeichnete sie den ganzen Tag, und obwohl sie seine Zeichnungen ganz toll fand, war er nie zufrieden und wollte immer noch einen weiteren Versuch und dann noch einen. Als die Sklaven mit dem Essen kamen, tat er für einen Moment so, als würde er nur den Tempel vom Obergott Amun auf der anderen Seite des Flusses zeichnen, doch sobald sie wieder allein waren, zeichnete er weiterhin nur Nofretete. Sie nahm sich irgendwann auch einen seiner Stifte und etwas Papier und begann ihn zu zeichnen. Sie zeichneten sich gegenseitig, bis die Sonne unterging, und dabei redeten sie über Götter und die Welt. Auch am nächsten Tag trafen sie sich wieder heimlich, um sich zu zeichnen und sich zu unterhalten. Sie trafen sich weiterhin jeden Tag, bis die Priester sie wieder erwischten und sie daran erinnerten, dass Kunst allein für die Götter da sei. Von da an trafen sie sich heimlich und verliebten sich ineinander. Weil aber sein Bruder noch keine Frau ausgewählt hatte, konnten sie nicht heiraten. Die Priester erlaubten nicht, dass der kleine Bruder vor dem zukünftigen Pharao heiratete, und obwohl sie das beide wussten, konnten sie nicht anders und trafen sich weiter heimlich und zeichneten, was sie wollten. Irgendwann zweifelte er, mit seinen Zeichnungen ihre ganze Schönheit einfangen zu können. Er wollte eine lebensgroße Statue von ihr aus leichtem Kalkstein anfertigen. Sie versuchte ihm das auszureden, eine große Statue von ihr würde mehr als nur Ärger mit den Priestern geben. Sie würden sicher versuchen, sie zu trennen. Als er sich nicht davon abbringen ließ, überredete sie ihn, nur eine Büste von ihrem Kopf zu machen. Dafür mussten sie nicht so viel Kalkstein in den Palast schmuggeln und eine kleine Büste würde sich hinterher leichter verstecken lassen. Er arbeitete tagelang an ihrem Gesicht und war nie zufrieden. Mal fand er die Nase zu lang, dann wieder den Mund zu groß oder die Augen zu klein, aber nie war sie so, wie er es wollte, so wie er sie sah. Vor allem störte ihn, dass der raue Kalkstein, so sehr er ihn auch mit Sand polierte, nie so glatt wurde wie ihre Haut. Schließlich war sie müde vom tagelangen Modellsitzen und sagte, »Vielleicht haben die Götter meine Schönheit extra so gemacht, dass du sie nicht wiedergeben kannst, aber es immer weiter versuchst.« Er lächelte sie verliebt an. »Wenn jemand deine Schönheit einfangen kann, dann will ich das sein.« Sie war müde und wollte nicht mehr sitzen, also sagte sie, um ihn herauszufordern, »Was weißt du schon von Schönheit?« Er sah sie fragend an. »Wieso soll ich nichts von Schönheit verstehen, wenn ich doch im schönsten Palast der Welt aufgewachsen bin und mit der schönsten Frau der Welt hier sitze?« Sie nickte. »Das ist ja das Problem, Amenhotep. Du bist hier nur von Schönheit umgeben. In einer Welt, in der alles schön ist, gibt es keine Schönheit.« Er verstand sie nicht, und sie versuchte es ihm zu erklären. »Du kennst nur all diese Schönheit hier im Palast und warst noch nie da draußen in der wirklichen Welt.« »Ich war zur Einweihung des Tempels in Karnak«, warf er ein. »Ich meine wirklich da draußen, ohne dass jemand weiß, wer du bist«, sagte sie mit einem mitleidigen Lächeln. »Wie sollte ich das anstellen?«, fragte er mit dem gleichen Lächeln zurück. Sie überlegte kurz, sagte dann, »Ich verkleide mich immer als aussätzige Witwe. Das könntest du auch machen.« Er setzte sich auf. »Du tust was? Du gehst da raus und verkleidest dich als aus... als was genau?« Sie lächelte noch mitleidiger. »Du hast wirklich keine Ahnung, armer Amenhotep. Eine aussätzige Witwe ist eine alte Frau mit einer ansteckenden Krankheit. Die Krankheit entstellt die an ihr Leidenden so furchtbar, dass sie sich immer ganz und gar in Lumpen hüllen müssen.« Er sah sie fassungslos an. »Und weswegen verkleidest du dich als sowas?« Sie lachte wieder wie damals, als der Pferdeschweif am Ohr war. »Verstehst du denn nicht? Auch das Gesicht verhüllt und ansteckend. Das ist sicherer als eine Leibwache. Niemand fasst mich an oder beachtet mich.« Er konnte es immer noch nicht glauben. »Aber wieso, Nofretete, weshalb tust du das?« Sie sah ihn ernst an. »Ich will sehen und begreifen, in welcher Welt ich lebe. Soll ich mich auf das verlassen, was die Priester sagen?« In der gleichen Nacht schlichen zwei völlig verhüllte Gestalten aus dem Palast und verschwanden in den Schatten der großen Witterstatuen, die den Palast umgaben. Es dauerte eine ganze Weile, bis Nofretete ihn ungesehen aus dem Palast und Tempelbezirk geführt hatte. Schließlich blieben sie neben einem großen Haufen Mist stehen. Für Nofretete ein Zeichen, dass sie bei den normalen Menschen angekommen waren. Auch Amenhotep roch etwas, aber er konnte nicht sagen, was es war, weil er nie in seinem Leben wirklichen Mist hatte riechen müssen. Bevor er aber fragen konnte, wo dieser Gestank herkam, hatte sie schon mit beiden Händen beherzt zugegriffen und angefangen, die Lumpen, in die er eingewickelt war, mit dem dampfenden Mist einzureiben. Dann drehte sie ihm den Rücken zu und sagte nur, »Jetzt ich!« Er griff auch zwei Hände voll, es war warm und weich und es roch sicher ganz anders als der Palast, aber es war nicht so schlecht. Er schmierte alles an ihre Lumpen und flüsterte dabei über ihre Schulter, »Was ist das?« Er konnte unter seinen Händen fühlen, wie ihre Schultern zuckten, als sie kicherte. »Das ist Mist«, flüsterte sie zurück. Er sah seine Hände an. Das war also Mist. Sie wuschen sich die Hände am Fluss und gingen dann in die Stadt. Als sie den ersten Leuten begegneten und die sie anstarrten, stieß sie ihm in die Seite und zischte, »Du siehst nicht aus wie eine aussätzige Witwe.« Er zischte zurück, »Wie sieht man denn wie eine aus?« Diesmal stieß sie ihm fester in die Rippen und als er sich vor Schreck vorne überbeugte, kicherte sie, »Bleib genau so.« Gebeugt gingen sie weiter. Ihm fiel auf, dass Nofretete auch bei jedem Schritt ihr Bein nachschleifte, als könne sie es nicht richtig bewegen, und er versuchte es ihr nachzumachen. »Wohin gehen wir zuerst?« fragte er flüsternd und sie flüsterte zurück, »Du kommst von ganz oben, also fangen wir ganz unten an.« Damit zog sie ihn in eine schmale Gasse, die in einem Hof endete. Eine einzelne Fackel hing an einer Wand, und das war kaum genug, um den Hof zu erleuchten. Aber Amenhotep konnte sehen, dass dort dutzende Figuren in Lumpen gehüllt waren. »Das ist ein Hof für die aussätzigen Witwen«, flüsterte Nofretete. »Sie dürfen diesen Hof tagsüber nicht verlassen, damit der Sonnengott sie nicht sehen muss. Obwohl sie sagen, dass die Sonne ihre Schmerzen lindert, dürfen sie nur bei Nacht umherstreifen und sich von dem Müll der anderen ernähren. Wenn sie jemanden berühren, werden sie gesteinigt, weil die Menschen Angst haben, sich anzustecken. Also fasse niemanden an, hörst du?« Amenhotep setzte sich mit dem Rücken zur Wand unter die Fackel, damit er nicht mehr davon geblendet wurde, und wartete, bis seine Augen sich an das flackernde Licht gewöhnt hatten. Weil sie hier unter sich waren, hatten einige der Kranken ihre Lumpen abgelegt, um ihre großen Wunden zu versorgen. Und was Amenhotep dann sah, war schlimmer, als er es je erwartet hatte. Einer Frau fehlte ein Auge, einer anderen die Nase und wieder eine andere hatte kein Ohr. Er war erstaunt. Es war so echt. Er hatte bis dahin Krankheiten für etwas Zeremonielles gehalten. So wie die Priester ihm in der Schule einmal für Tage die Augen verbunden hatten, um seine anderen Sinne zu schärfen, wie sie gesagt hatten. Aber das hier war wirklich. Das Auge, die Nase, das Ohr waren wirklich weg. Er war erschreckt, aber weil er unter seinen Lumpen einfach nur einer von ihnen war, konnte er sie in Ruhe durch die beiden Augenschlitze seiner Maske beobachten. Nachdem er seinen ersten Schock überwunden hatte, sah er noch genauer hin und sah die Menschen. Es waren einfach nur Menschen, die sich mit einer Krankheit angesteckt hatten, aber es waren doch einfach nur Menschen, wie Nofretete und er selbst. Als nächstes brachte sie ihn zu den Bettlern. Manche von ihnen hatten keine Arme oder Beine und lebten von den Almosen, die sie sich erbetteln konnten. Doch als sie die beiden Aussätzigen auf sich zukommen sahen, wurden sie wütend und warfen Steine nach ihnen. Gegenüber den Aussätzigen fühlten sich die Bettler als etwas Besseres, weil sie keine ansteckende Krankheit hatten und sich deshalb nicht verstecken mussten. Nofretete und Amenhotep flüchteten ins Handwerkerviertel, wo sie sich in einer dunklen Ecke versteckten und einem Töpfer bei der Arbeit zusahen. Aus dem Schlamm des Nils formte er hauchdünne Krüge und Vasen, bevor er mit kleinen gezahnten Rädchen den noch feuchten Ton verzierte. Am Morgen bringt er die Ware, die er nachts geformt hat, in die Sonne und schläft, während das Sonnenlicht seine Arbeit trocknet, erklärte Nofretete und zog ihn weiter. Beim Metzger sahen sie zu, wie ein Hammel geschlachtet wurde, und beim Bäcker, wie dieser große, runde Brote formte. Amenhotep konnte sich gar nicht losreißen, aber als ein Bettler sie wiederentdeckte, mussten sie so schnell sie konnten aus der Stadt rennen. Wieder am Palast warfen sie die Lumpen in eine Ecke und schlichen sich zurück zu ihrem geheimen Platz oben auf den Dächern, wo die Priester sich niemals blicken lassen würden. Sie legten sich auf den Rücken und blickten in die Sterne über ihnen. »Hast du etwas über Schönheit gelernt?« fragte sie ihn. »Alles«, antwortete er und sah sie an. »Ich verstehe jetzt, wie schön du wirklich bist, und ich verstehe, dass du selbst noch verrückter bist, als man von dir sagt, Nofretete.« Sie lächelte und flüsterte, »Danke.« »Was hast du mir noch über dich verschwiegen?« wollte er wissen. »Ziehst du nachts auch heimlich in den Krieg?« Sie sah ihn herausfordernd an. »Glaubst du nicht, dass Mädchen in den Krieg ziehen könnten?« Er grinste zurück. »Doch, aber es würde wahrscheinlich niemand sonst mitkommen.« Sie sahen eine Weile zu den Sternen, dann flüsterte Nofretete, »Als ich 4 oder 5 Jahre alt war, habe ich mir immer einen Spaß daraus gemacht, in den leeren Tempel zu schleichen und dort auf die Götterstatuen zu klettern und mich auf ihre Köpfe zu setzen.« Amenhotep musste laut lachen. »Wirklich auf die Köpfe? Hattest du keine Angst vor ihnen?« Nofretete kicherte. »Nein, sie können doch nichts tun. Ich hatte nur vor einem Angst. Ich habe mich niemals auf den Kopf von Re gesetzt. Du weißt schon, Horus, weil er...« Amenhotep beendete ihren Satz für sie. »Weil er als Sonnengott der Einzige ist, dessen wärmende Kraft wir wirklich jeden Tag fühlen können.« Nofretete nickte. Sie sahen wieder zu den Sternen. Eine Weile schwiegen sie, dann sagte er, »Die Götter sind wie die Sterne. Selbst wenn wir bemerken würden, dass einer fehlt, würde es keinen großen Einfluss auf uns haben. Allein der Sonnengott würde uns fehlen, denn ohne sein Licht und seine Wärme ist kein Leben möglich.« Er machte eine lange Pause und flüsterte dann, »Deshalb ist es doch eigentlich so, dass...« Dieses Mal beendete Nofretete seinen Satz. »So, dass es eigentlich nur den einen Gott gibt. Ohne diesen einen Gott wäre niemand von uns hier. Wir sind alle seine Kinder und er ist in allen von uns.« Amenhotep nickte. »Und in seiner Weisheit zieht er sich jeden Abend zurück. Erst durch die Nacht lernen wir die Wärme und das Licht der Sonne richtig zu schätzen. Wie wir erst durch die Hässlichkeit die Schönheit schätzen lernen. Es könnte das eine nicht ohne das andere geben.« Flüsternd aus Angst, die Priester könnten sie hören, sprachen sie den Rest der Nacht über den Sonnengott. Und als es endlich hell wurde und schließlich die goldene Scheibe über dem Horizont auftauchte, standen beide auf, streckten ihre Hände der Sonne entgegen und beteten. Das allein war seit 1000 Jahren ein schweres Verbrechen, denn nur dem Pharao selbst und den Priestern war es erlaubt, mit den Göttern zu sprechen. »Wie wollen wir ihn nennen, diesen einen Gott?« fragte Nofretete, als sie später im Licht der Sonne durch den Garten schlenderten. Amenhotep zuckte mit den Schultern. »Er trägt wahrscheinlich alle Namen und keinen Namen. Und wer sagt überhaupt, dass es ein Er ist? Vielleicht ist es eine Frau oder keins von beiden. Nennen wir ihn einfach Sonne oder Gott. Ja, das ist es, Aton.« Nofretete lächelte ihn an. »Dann werde ich dich jetzt heimlich Echnaton nennen.« Amenhotep wusste, dass Echen Diener oder Sklave bedeutet und Aton hieß Sonne. Echen Aton bedeutete also Sonnendiener oder, wie sie es jetzt meinten, Gottesdiener. Er nahm sie in den Arm, drückte sie und flüsterte, »Dann bin ich ab jetzt Echnaton.« Am gleichen Tag machte sich Echnaton wieder an die Büste von Nofretetes Kopf. Nach einer Stunde sah er sie enttäuscht an und sagte, »Auch wenn ich jetzt Gottesdiener bin, schaffe ich es nicht, Gottes Werk so abzubilden, wie ich es möchte.« Nofretete hatte eine Idee. »Erinnerst du dich an den Töpfer vergangene Nacht?« Echnaton nickte. Sie holte etwas Ton und Wasser und mischte das Ganze auf einem Tisch zu einem dicken Klumpen. Dann fettete sie sich ein, grinste ihn an und drückte ihr Gesicht in den Schlamm. Auch das war ein Verbrechen. Nur Priestern war es erlaubt, Masken anzufertigen. Nach einem Moment zog sie ihr Gesicht wieder heraus und beide beugten sich über das Loch, das sie in den Klumpen Ton hinterlassen hatte. »Sieht ein wenig zerdrückt aus«, sagte sie, und er antwortete, »aber die Idee ist gut. Wenn ich nur eine dünne Schicht auf dein Gesicht auftrage und wir es auf dem Balkon in der Sonne trocknen lassen, könnte es klappen.« Während sie neue Versuche machten und Nofretete mit ihrer Maske aus Schlamm in der Sonne saß, schlug er mit einem Meißel eine dünne Schicht von ihrer Büste ab. Als sie fragte, was er da mache, sagte er ihr, dass der Abdruck auf dem glatten Gesicht ihrer Büste nicht genug kleben würde. Er hämmerte daran herum, bis die Büste ganz alt, faltig und rau aussah. Als Nofretete sah, dass er sein Werk so zugerichtet hatte, sagte sie, »Es gefällt mir. Ich sehe aus wie eine alte Frau, wie eine Frau, die ihre Aufgabe, für die sie Schönheit von den Göttern bekommen hatte, erfüllt hat. Ich freue mich schon darauf, so auszusehen.« Echnaton nahm sie in den Arm und sagte, »Und ich freue mich darauf, dich dann noch immer schön zu finden.« Sie machten in der ersten Maske einen zweiten Abdruck aus Gips und klebten den dann vorsichtig auf die Maske. Er musste etwas an den Augen ändern, weil sie diese unter der Maske natürlich geschlossen hatte, aber er war voll und ganz zufrieden. Bis tief in die Nacht arbeitete er daran und bemalte den Gips, während sie einen Edelstein bearbeitete. Sie hatte ihn aus ihrem Halsschmuck herausgebrochen und kratzte mit einem anderen Edelstein ein feines Muster hinein. Schließlich brachte sie ihm den Stein. »Ich habe ein Auge gemacht.« Er setzte den Stein in das rechte Auge der Büste ein und nickte. »Fantastisch! Er hat genau die Farbe deiner Augen!« Nofretete lachte. »Das hat der Verkäufer auch gesagt.« Er sah sie an. »Hast du noch einen?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, lass es so. Es soll Gott in mir symbolisieren, der jeden Tag mit der Sonne dem einen Auge gleichmütig auf alle Dinge schaut und nichts davon bevorzugt.« Er drückte sie und sie standen einfach nur da und sahen die Büste an. »Schade, dass außer uns beiden wohl niemals jemand dieses Kunstwerk sehen wird«, sagte Echnaton, »oder von dem einen Gott erfahren wird.« Nofretete blickte ihn an. »Wieso nicht?« Echnaton ließ enttäuscht die Schultern sinken. »Weil es immer so bleiben wird«, seufzte er, »der Pharao wird immer ein Gefangener der Priester sein, und die Menschen werden immer Sklaven der Priester bleiben, weil keiner von ihnen sehen kann, was wir beide sehen, einen Gott.« Nach einem Moment sagte Nofretete, »Und wenn wir es deinem Bruder erzählen?« »Ihr beiden liebt euch doch, er würde uns nie an die Priester verraten, und sobald er Pharao ist, kann er uns helfen, mehr Menschen in das Geheimnis Gottes einzuweihen.« Echnaton sah sie erschreckt an. »Ich will doch nicht auf den Tod meines Vaters warten.« Nofretete beruhigte ihn, »natürlich nicht. Aber auch der Pharao wird irgendwann sterben, und dein Bruder wird seine Stelle einnehmen. Man kann eben nie wissen, was ein Segen ist und was nicht.« In diesem Moment waren Schritte zu hören, sehr viele Schritte, und das war ungewöhnlich mitten in der Nacht. Echnaton warf ein Tuch über die Büste, damit niemand sie sehen konnte, und sah dann Nofretete besorgt an. Sie blickte genauso besorgt zu ihm zurück. Und sie starrten sich einfach nur weiter an, als zwei Wachen in den Raum stürzten und ihnen mitteilten, dass soeben sein Bruder, ihr Herr und zukünftiger Pharao, gestorben sei. Als die Trauerfeierlichkeiten nach Tagen so weit vorüber waren, dass Nofretete und Echnaton sich erstmals wieder alleine treffen konnten, fragte sie nur, »Du weißt doch, was das bedeutet.« Und er nickte, »Ja, Gott gibt uns ein Zeichen.« Nofretete und Echnaton heirateten eine Woche später. Nun stand ihrer Hochzeit nichts mehr im Wege, die Priester waren sogar froh, dass er schon eine Frau gefunden hatte, die dem zukünftigen Pharao und natürlich ihnen, seinen zukünftigen Herren und Priestern, schnell einen Sohn und Thronfolger schenken würde. Und obwohl sie jetzt ganz offiziell ein Ehepaar waren, sahen sie sich immer seltener, denn nun wurde Echnaton von den Priestern darauf vorbereitet, irgendwann Pharao zu werden, wenn sein Vater starb. In den folgenden Jahren schmiedeten Nofretete und Echnaton Pläne für den Tag, an dem er Pharao sein und die Welt verändern würde. Sie wussten, es würde auch für den Pharao nicht leicht sein, die 1000 Jahre alten Traditionen einfach umzuwerfen. Die Menschen könnten Angst bekommen, dass die vielen Götter zornig würden. Sie mussten so vorsichtig wie möglich sein, damit die Menschen sich an die neuen Ideen gewöhnen konnten. Aber sie mussten auch so entschlossen wie nötig sein, damit die Priester es nicht einfach später wieder rückgängig machen konnten. Es dauerte zum Glück noch eine ganze Weile, bis sein Vater, der Pharao, starb. Als der Tag dann kam, war gerade einige Tage zuvor ihre 6. Tochter geboren worden. Und die Priester hatten zum 5. Mal vorgeschlagen, dass er sich eine andere Frau sucht, eine, die ihnen allen einen männlichen Thronfolger schenken würde. Echnaton sagte nichts. Er hatte auch die Jahre der Vorbereitung durch die Priester schweigsam erduldet. Jetzt wartete er nur noch auf das Ende der Trauerfeierlichkeiten und den Abschluss seiner Krönungszeremonie. Am Morgen nach seiner Krönung zum Pharao begannen er und Nofretete damit, ihren gemeinsamen Plan in die Tat umzusetzen. Es begann unscheinbar, als die Priester an diesem Morgen zum Pharao kamen, war er nicht allein, wie sie es angeordnet hatten. Neben ihm stand Nofretete. Die Priester waren zuerst nur etwas überrascht und dachten, der neue Pharao habe vielleicht etwas falsch verstanden, aber die Überraschungen waren noch längst nicht vorbei. Statt auf den Boden zu schauen, wie es sich für Frauen in Ägypten gehörte, wenn Priester anwesend waren, sah Nofretete sie hoch erhobenen Hauptes an und blickte beinahe etwas triumphierend auf sie herab. Seit 1000 Jahren hatte immer nur einer auf sie herabsehen dürfen, das war der Pharao, und der war ein Mann. Die Priester waren jetzt nicht nur überrascht, sondern aufgebracht. Echnaton sagte ihnen, dass er das Volk sprechen möchte und dass man die Menschen in den Palast rufen möge. Jetzt waren die Priester in Panik und riefen, dass seit 1000 Jahren kein Pharao mehr mit normalen Menschen gesprochen habe und dass die Götter so etwas verbieten würden. Er solle ihnen sagen, was er wünsche, und sie würden seine Wünsche dann den Menschen erklären. Echnaton und Nofretete mussten grinsen, was die Priester noch aufgeregter machten. Die wussten, dass sie ein ernstes Problem hatten. Sie hatten den Pharao nicht mehr unter Kontrolle. Der schickte einfach die Wachen nach Theben in die Stadt und ließ die Menschen in den Tempel des Pharaos rufen, den seit 1000 Jahren nur von den Priestern Auserwählte hatten betreten dürfen. Der Tempel war so groß, dass es Stunden dauerte, in denen sich der Tempel und der Platz davor mit den heranströmenden Menschen füllten. Die Priester hatten noch schnell versucht, den Menschen zu erklären, dass sie Eintritt zahlen müssten, aber sie waren einfach überrannt worden. Seit 1000 Jahren hatte niemand von ihnen diesen Ort betreten dürfen, und nun rief der gottgleiche Pharao sie persönlich in den Tempel. Manche Menschen glaubten an das Ende der Welt, andere hofften, eine alte Prophezeiung würde sich erfüllen, aber alle waren außer sich vor Aufregung. Als die Sonne schon hoch am Himmel stand, kündigten Posaunen die Ankunft des neuen Pharao an. Es wurde sofort still in der riesigen Menschenmenge, als Echnaton gemeinsam mit seiner Frau Nofretete zum ersten Mal vor das verwunderte Volk trat. Mit lauter Stimme verkündete er: »Ägypter, gute Menschen des großen Flusses, habt keine Furcht. Ich, der Pharao Echnaton, wurde beauftragt, euch in ein neues Zeitalter zu führen. Wir sollen endlich belohnt werden, und unsere Belohnung ist die Wahrheit. Ich wurde gesandt, um sie euch zu verkünden. Es ist wahr, der Pharao ist gottgleich, aber die ganze Wahrheit ist, jeder von uns ist gottähnlich. Wir alle sind gottähnlich.« Nofretete und er hatten diesen Moment seit Jahren sorgfältig geplant und sich gründlich überlegt, welche Worte dafür geeignet waren, die Menschen zu überzeugen. Vorsichtig erklärte er ihnen, dass es nur den einen wahren Gott gibt und dass sie alle Gottes Kinder seien. Die anderen Götter seien auch Gottes Kinder und geheiligte Menschen gewesen, aber eben auch nur wie alle anderen von Gottes Kindern, alle gleich vor seinem einen Auge, der Sonne. Dann verkündete er, seine Frau Nofretete am nächsten Tag zu seiner Pharaonin zu krönen und dass sie von nun an die gleichen Rechte und Pflichten habe wie er selbst. Noch nie hatte es 2 Pharaonen gleichzeitig gegeben und noch nie eine Frau als Pharaonin. Am Schluss seiner Rede lud er alle Menschen ein, mit ihm zu beten. Und es war deshalb eine Einladung zum Gebet, weil es seit 1000 Jahren das erste Mal war, dass niemand dafür bezahlen musste. Manche Leute und viele Priester waren schon gegangen, bevor Echnaton fertig gesprochen hatte, aber die meisten blieben und beteten gemeinsam mit Echnaton und Nofretete, bis die Sonne unterging. In dieser Nacht schlichen Nofretete und Echnaton als aussätzige Witwen verkleidet in die Stadt und belauschten die Menschen, die sich überall auf den Straßen noch zu später Stunde aufgeregt unterhielten. Die meisten waren überzeugt, dass der Pharao recht hatte, dass es wahrscheinlich wirklich nur einen Gott gab. Einige freuten sich so sehr darüber, dass sie kleine Feste feierten. Wieder andere hatten sich zu wilden Haufen zusammengeschlossen und zerstörten die alten Statuen der anderen Götter, die ja nun keine Götter mehr waren. Aber es gab auch Gruppen von Menschen, die Angst hatten, dass die anderen Götter nun wütend sein würden und sie alle bestrafen würden. Nofretete fiel auf, dass es bei diesen ängstlichen Gruppen immer einen Mann gab, der mit lauter Stimme auf die anderen einredete und versuchte, ihnen noch mehr Angst zu machen. Als Nofretete bei der dritten ängstlichen Schar Echnaton darauf aufmerksam gemacht hatte, sah dieser genau hin. Er kannte den Mann, der diesen Leuten gerade Angst machte. Obwohl er die Kluft eines Handwerkers trug, erkannte Echnaton unter der Verkleidung einen der Hohepriester. Er konnte es kaum glauben. Priester versuchten also, die Leute gegen ihn und Gott aufzuhetzen. Echnaton wollte den Priester sofort zur Rede stellen, aber Nofretete hielt ihn zurück. Sie waren ja beide selbst verkleidet und niemand wusste, dass sie hier waren und lauschten. Zurück im Palast kamen sie zu dem Schluss, dass Gott ihnen damit ein Zeichen geben wollte, damit sie etwas dagegen unternahmen. Am folgenden Morgen nahm sich Echnaton die Priester vor. Er sagte ihnen, Gott habe ihnen darauf aufmerksam gemacht, dass die Priester in der Stadt Unruhe stifteten. Die Priester waren geschockt. Sie waren nicht nur vom Pharao ertappt worden, sondern sein Gott hatte auch noch dabei geholfen, ihre Machenschaften aufzudecken. Sie reagierten, wie es Menschen oft tun, wenn sie bei etwas erwischt werden. Sie beschuldigten den, der sie ertappt hatte, selbst daran schuld zu sein. Das waren in diesem Fall Gott und der Pharao. Die Priester konnten nicht viel tun, außer zu schimpfen. Die Macht Gottes und des Pharaos waren unantastbar und reichten bis in die hintersten Ecken des Reiches. Echnaton erlaubte den Priestern, in ihre Tempel zurückzukehren und dort zu den Geheiligten, die sie für Götter hielten, zu beten. Er erlaubte auch, dass die Priester und jeder, der es wollte, weiter an ihre Götter glauben konnten. Aber er verbot allen Priestern, den Menschen, die weiter an ihre Götter glauben wollten, für ihre Gebete Geld abzuknöpfen oder ihnen zu erzählen, es gebe den einen wahren Gott nicht. Das war nur der Anfang einer ganzen Reihe von Veränderungen, zuerst in der Hauptstadt Theben, dann für ganz Ägypten und schließlich auch für die eroberten Länder. Die erste Pharaonin, die es je gegeben hatte, wurde gekrönt und von diesem Tag an regierten Pharao Echnaton und Pharaonin Nofretete gemeinsam über einen großen Teil der ihnen damals bekannten Welt, so wie sie es sich als Kinder am Nilufer vorgestellt hatten. Die Priesterfiguren wurden zwar nicht in den Fluss geworfen, denn sie waren ja nicht wie ihre Spielzeuge damals aus Lehm, aber die Priester verloren an Macht und vor allem verdienten sie nicht mehr so viel Geld. Immer weniger Menschen kamen in ihre Tempel, um zu ihren Göttern zu beten und noch weniger zahlten für ihre Gebete. Die Priester waren verzweifelt. Dafür waren fast alle anderen Menschen glücklicher als je zuvor. Jeden Morgen und jeden Abend zum Sonnenauf- und Untergang versammelten sich Tausende und beteten gemeinsam und kostenlos zu dem einen wahren Gott. Der Pharao und die Pharaonin hatten nun sehr viel Gold übrig, da sie die teuren Priester nicht mehr aus der Staatskasse bezahlen mussten. Sie beauftragten alle Handwerker des Landes, in jeder Stadt zuerst einen neuen Stadtteil für die Aussätzigen zu bauen, wo diese in Frieden leben konnten, und anschließend ließen sie neue Kornkammern, Schulen und Krankenhäuser errichten. Die Menschen waren wirklich zufrieden. Es waren immer noch Leute übrig und auch jede Menge Gold, also ließen sie die restlichen Handwerker wie Künstler arbeiten. Jeder bekam etwas Gold, um seine Gehilfen, Werkzeuge und das Material zu bezahlen, und dann konnten sie damit machen, was sie wollten, solange sie dabei die Schönheit von Gottes Schöpfung darstellten. Echnaton stellte die Büste von Nofretetes Kopf, welche die beiden seit dem Tod seines Bruders versteckt hatten, öffentlich aus. Als Inspiration und, wie die beiden fanden, gutes Beispiel für ein Kunstwerk, das die Schönheit von Gottes Geschöpfen abbildete. In ganz Ägypten erblühte die Kunst. Die Handwerker waren nicht mehr daran gebunden, was die Priester ihnen erlaubten. Sie und jeder andere auch konnten bauen, modellieren oder malen, was sie wollten, denn es war ja alles Gottes Schöpfung. Sogar Kinder begannen zu zeichnen und wuchsen mit der Kunst auf, die plötzlich überall die Häuser und Straßen verzierte und den Menschen Freude machte. Besonders beliebt als Motiv war für die Künstler natürlich Nofretete. Auch die Stellung der aussätzigen Bettler und der Frauen änderte sich im ganzen Land, seit diese unter dem persönlichen Schutz der Pharaonin standen. Jeder konnte nun, wie Nofretete es vorgemacht hatte, hoch erhobenen Hauptes jedem anderen in die Augen sehen, denn sie waren alle Kinder Gottes. Jetzt waren die Menschen nicht nur zufrieden, sondern ziemlich glücklich. An einem warmen Abend, nachdem sie im Sonnenuntergang ihre Gebete gesprochen hatten, standen zwei Pharaonen zusammen und blickten vom Balkon ihres Palastes, wie sie ihren Tempel nur noch nannten, über die Stadt. Echnaton und Nofretete waren sehr froh, dass sich alles so gut entwickelte und dass Ägypten endlich aufblühte, nachdem es so lange von den Priestern zurückgehalten worden war. Die Priester waren die einzigen, die nicht glücklich waren. Sie waren sogar sehr unglücklich. Sie hatten zwar alle Reichtümer, die sie sich vorstellen konnten, weil sie 1000 Jahre lang jedem Menschen für jedes Gebet und jede Zeremonie hatten bezahlen lassen, aber ihnen war klar, dass all ihr Gold und all ihre Macht nun weniger statt mehr würden, und das machte sie ganz furchtbar wütend. Aber noch waren sie die Reichsten im Land, und sie setzten ihren Reichtum ein, um heimlich die Menschen von einer Umkehr zu überzeugen, zurück zu den alten Göttern, mit denen die Priester so viel reicher und mächtiger werden konnten, als mit nur einem Gott. Sie ließen einige große und viele kleine Statuen von den alten Göttern herstellen. Als die Pharaonen davon erfuhrten, ließen sie es einfach zu. Die alten Götter waren ja nicht verboten, sie waren nur eben keine Götter mehr, denn auch sie waren, wie sie alle, nur Schöpfungen des einen wahren Gottes. Echnaton und Nofretete wollten keine Unruhe, also ließen sie die Priester gewähren. Die Priester wurden dadurch nur noch verzweifelter. Sie begannen Gerüchte zu streuen, der Pharao würde glauben, dass er selbst dieser eine Gott, von dem er da dauernd reden würde. Und um ihre verrückten Lügen noch zu beweisen, verteilten sie Statuen, die Echnaton selbst als einen der alten Götter zeigten. Dass dies wenig Sinn machte, schien sie dabei nicht zu stören. Sie ließen auch viele Statuen vom Pharao herstellen, die ihn ganz verzerrt darstellten, mit viel zu langen Armen und Beinen und einem ganz komischen Gesicht. Es waren vielleicht die ersten Karikaturen der Geschichte. Auch das störte die beiden Pharaonen nicht, zumal diese böse gemeinten Statuen von ihren Handwerkern wunderschön gefertigt waren. Echnaton und Nofretete liebten ja all die neue Kunst auf Gottes Erde. Ihnen war klar, dass die Menschen ja manchmal sogar sie selbst einen der alten Götter anriefen, zum Beispiel weil es draußen stürmte und dieser Heilige eben für Unwetter zuständig war. Aber sie wussten auch, dass trotz dieses kleinen Aberglaubens fast alle Menschen nur an den einen Gott glaubten. Sie alle waren jetzt Gottes Kinder. Es ging so schnell und so einfach, als hätten die Menschen nur darauf gewartet, endlich von ihrem himmlischen Vater in die Arme geschlossen zu werden. Die neuen Pharaonen merkten aber sehr wohl, dass die Priester nicht einfach aufgaben und weiter alles versuchen würden, um die alte Ordnung wiederherzustellen. Sie würden mit den Priestern nie in Ruhe ihre Idee von einer friedlichen und wohlhabenden Welt unter einem Gott realisieren können. Aber sie konnten die Priester auch nicht in den Fluss schmeißen, wie sie es damals als Kind mit den Spielzeugpriestern gemacht hatten. Also setzten sie einen Traum um, den sie schon seit Jahren hatten. Sie hatten immer gedacht, es würde nur ein Traum bleiben, bis sie feststellten, wie viel Gold sie wirklich ohne die Priester sparten. Nach 5 Jahren in Theben bauten sie eine neue Hauptstadt für Ägypten. Auf dem ganz genau errechneten Mittelpunkt des Reiches und natürlich direkt am Nil entstand in nur 3 Jahren die Stadt Achetaton. Achet hieß Horizont oder Welt und Aton hieß nun Gott, also Gotteswelt oder so etwas ähnliches. Es wurde die größte und schönste Stadt in Ägypten, und immer mehr Menschen strömten herbei, um bei der Erbauung mitzuhelfen. Sogar die Soldaten, die nun nicht mehr so viel zu tun hatten, seit sie alle Kinder Gottes waren, halfen fleißig beim Aufbau mit. Und weil alle wussten, dass Soldaten so etwas normalerweise nicht machen, weil die ja mehr für den Abbau als für den Aufbau ausgebildet waren, machten die neuen freien Kunsthandwerker zum Dank neue Uniformen für sie. Kunstvollen Verzierungen und wunderschönen Stoffen, die sie eigens dafür hergestellt hatten. Am 30. Achet, 4 im 8. Regierungsjahr des Pharaonenpaares, Das muss so um den 9. November des Jahres 1353 vor Christus gewesen sein, standen die Soldaten stolz mit ihren neuen Uniformen auf den extra breiten Straßen, die sie in den Jahren zuvor selbst gebaut und in den Tagen zuvor selbst geschmückt hatten. An diesem Tag wurde die neue Stadt offiziell eingeweiht und mit den Soldaten standen die Menschen auf den Straßen und jubelten den Pharaonen zu, als diese in ihren neuen Palast direkt gegenüber des Tempels einzogen. Von den folgenden Jahren sagten die Ägypter noch für Jahrhunderte, es seien die goldenen oder sonnigen Jahre Ägyptens gewesen. In den Schulen lernten die Kinder neben Lesen, Schreiben und Rechnen nun auch Kunsthandwerk. Die Kornkammern füllten sich von Jahr zu Jahr. Und die Menschen waren bester Dinge, denn die Götter, die nun keine mehr waren, schienen nicht wütend zu sein. Wütend aber waren die Priester. Sie hatten Boten in alle Ecken des Reiches geschickt und überall das Gerücht verbreiten lassen, Echnaton hätte den einen Gott nur erfunden, um selbst ganz allein den Zugang zu diesem Gott zu kontrollieren. Weder die Pharaonen noch die Menschen nahmen diese Gerüchte damals ernst, denn wie sollte jemand den Zugang zur Sonne oder zu Gott kontrollieren wollen? Dann verbreiteten sie das Gerücht, Echnaton glaube selbst an die alten Götter und wollte nur seinem von ihm frei erfundenen neuen Gott eine besondere Rolle geben. Auch das konnten nur die wenigsten glauben, denn die Sonne war nicht frei erfunden. Jeder konnte sie jeden Tag sehen, ganz im Gegensatz zu den frei erfundenen alten Göttern, von denen die Priester die Leute überzeugen wollten. Schließlich waren die Priester völlig machtlos, denn sie konnten den mächtigen Pharao auch nicht umbringen. Sie hatten ja keinen anderen und ohne den Pharao konnten sie auch nicht zur alten Ordnung zurückkehren. Sie brauchten einen echten Pharao und dann, Jahre später, bekamen die Pharaonen doch noch einen männlichen Thronfolger. Sie nannten ihn Tutanchaton. Tut bedeutet lebendig und Anch so etwas wie Abbild, also bedeutete sein Name ungefähr lebendiges Abbild Gottes. Obwohl Nofretete und Echnaton ihre erstgeborene und schon fast erwachsene Tochter als ihre Nachfolgerin und nächste Pharaonin ausgesucht hatten, war ein Sohn Echnatons alles, was die Priester brauchten. Wenn sie irgendwie an den kleinen Tut herankommen konnten, dann würden sie aus ihm wieder ihren kontrollierbaren Pharao machen können. Dann würden sie seine Eltern nicht mehr brauchen. Sie schickten wieder Boten, diesmal zu den östlichen Nomaden, nicht mit Gerüchten, sondern mit viel Gold und dem geheimen Auftrag, in den eroberten Ländern eine Armee aufzustellen. So hatten die Priester selbst mit der Sache nichts zu tun. Die Armee bekam nur den einen Auftrag: Bringt den kleinen Tut lebendig aus der Hauptstadt in das alte Theben zu den Priestern. In Achetaton waren Echnaton und Nofretete glücklich, zufrieden und ahnungslos. Sie hatten mit dem kleinen Tut alle Hände voll zu tun, denn er machte seinem Namen alle Ehre und war sehr lebendig. Seine 6 Schwestern waren auch glücklich, endlich einen kleinen Bruder zu haben, und sie halfen, wo sie konnten. Dann wurde ihr Frieden gestört, als Kundschafter von einer Armee berichteten, die aus dem Osten auf die neue Hauptstadt zumarschierte. Die beiden Pharaonen hatten nun ein echtes Problem. Nicht die Armee, die auf sie zukam, nein, das war kein wirkliches Problem, denn die Pharaonen hatten schließlich das ägyptische Heer, das seit 1000 Jahren in der ganzen Welt gefürchtet war. Ihr Problem war ein anderes. Sie hatten bis zu diesem Tag alle Entscheidungen gemeinsam getroffen. Nun aber wollten sie ihre Kinder nicht allein lassen und beide in die Schlacht ziehen. Ein Pharao musste aber das ägyptische Heer anführen, so war es Tradition. Sie entschieden sich, dass Nofretete in den Krieg ziehen würde. Das würde beweisen, dass sie ohne jeden Zweifel ist, Gott auf ihrer Seite zu haben, und es würde beweisen, dass sie eine echte Pharaonin ist. Während der Nacht schickten die Pharaonen das ganze Heer auf die Ostseite der Stadt, wo es wartete. Als die Sonne aufging und die feindliche Armee eintraf, hielten die respektvoll Abstand und warteten ab. Aber Nofretete kam nicht. Sie wartete bis zum Nachmittag. Als die Sonne hoch im Westen über der Stadt stand, die Feinde blendete und somit klar war, Gott selbst würde auf ihrer Seite stehen, preschte Nofretete aus der Stadt. Mit einem wunderschönen Streitross raste sie an all ihren Bogenschützen, Fußsoldaten und Reitern vorbei, die ihr sofort in Richtung der feindlichen Scharen folgten. Als diese gegen der hellen Sonne viel zu spät Nofretete und das ägyptische Heer auf sich zustürmen sahen, drehten sie sich auf der Stelle um und ergriffen die Flucht. Nofretetes Soldaten mussten sich nicht einmal die schönen neuen Uniformen schmutzig machen. Für den anschließenden Siegeszug durch die Hauptstadt brachte Echnaton persönlich seinen Streitwagen zum Stadttor und übergab ihn an Nofretete. Auf diesem Wagen durften nur siegreiche Pharaonen fahren. Als Nofretete aufstieg, wollte sie Echnaton mit sich nehmen und mit ihm zusammen zum Tempel fahren, aber er verbeugte sich und folgte ihr nur auf ihrem Pferd durch die Menschenmenge, die ihr zujubelte. Die Nachricht vom triumphalen Sieg der Pharaonin verbreitete sich wie ein Sandsturm in Windeseile über ganz Ägypten. Sofort begannen die Kunsthandwerker, neue Motive in Stein zu verewigen. Pharaonin Nofretete schlägt unsere Feinde in die Flucht und die Pharaonin feiert ihre Rückkehr aus der Schlacht. In Theben bei den Priestern war man natürlich nicht sehr erfreut über die Neuigkeit. Ganz besonders bestürzt waren die Priester, als das ägyptische Heer kurz darauf in Theben selbst eintraf und die Stadt besetzte. Angeführt wurden die stolzen Soldaten diesmal von Echnaton. Als der Pharao sah, dass die Priester in Theben heimlich die alten Regeln wieder eingeführt hatten, wurde er wütend. Er nahm sich von einem Handwerker einen Hammer und einen Meißel und begann damit, die Zeichen und Bilder auf einem Tempel zu entfernen, die dem neuen Bild des einzigen Gottes widersprachen. Seine engsten Freunde in der Armee kannten ihn gut und wussten, Echnaton war vor allem so wütend, weil die Priester ihn nun dazu zwangen, Kunst zu zerstören. Jeder wusste, dass dieser Pharao Kunst lieber bewunderte oder selbst erschuf, statt sie zu zerstören. Er gab den Befehl an die Soldaten, alle weiteren Schriften, Zeichen und Statuen zu zerstören, die nicht dem neuen Gesetzen entsprachen. Dann kehrte er zu seiner Familie zurück. Die Priester waren verzweifelter als je zuvor. Seit fast 20 Jahren waren dieser eine Gott und sein Pharao nun schon an der Macht, und genauso lang verloren sie ihren Einfluss. Bald würde sich niemand mehr an die alten Götter erinnern und die schöne Zeit für die Priester wäre endgültig vorbei. Sie mussten etwas unternehmen. Sie schickten noch mehr Gold und Waffen, um eine noch größere Armee auszurüsten, und damit es diesmal auch wirklich funktionierte, schickten sie Spione nach Achetaton und ließen sie die Brunnen und Kornkammern der Hauptstadt vergiften. Anschließend sagten sie den Menschen voraus, dass ein großes Unglück über den Pharao und seine Stadt kommen werde. Dann lehnten sie sich zurück und warteten. In der neuen Hauptstadt brach bald eine Krankheit aus und viele Menschen mussten sterben. Als die Leute in Achetaton schwach und wehrlos waren, griffen die Feinde wieder an. Nofretete und Echnaton hatten nur ganz wenig Zeit, um sich voneinander zu verabschieden. Dann flohen Nofretete und ihre Kinder. Aber Echnaton blieb zurück und besiegte mit Hilfe des ägyptischen Heeres noch einmal die Feinde. Aber es war bereits zu spät. Nofretete und all seine Kinder waren von den Söldnern der Priester gefangen genommen und nach Theben gebracht worden. Sie zwangen Echnaton, seine Armee wegzuschicken und allein nach Theben zu kommen, wo er sich widerstandslos in Ketten legen ließ. Er wurde abgeführt und nie wieder gesehen. Für die Ägypter endete damit die goldene Zeit und ein sehr schlimmes Zeitalter begann. Am gleichen Tag erreichte ein Bote Theben und teilte den Priestern mit, dass das ägyptische Heer nur der Pharaonin Nofretete gehorchen würde. Jetzt war sie keine Geisel mehr, sondern eine Verhandlungspartnerin, die von den Priestern nicht mehr außer Acht gelassen werden konnte. Sie einigten sich darauf, dass Nofretete als Pharaonin Semenchkares so lange weiter regierte, bis der gerade 5 Jahre alte Tut alt genug wäre, selbst der nächste Pharao zu werden. Sie hatte also Zeit, ihn vorzubereiten. In den folgenden 4 Jahren lehrte Nofretete Tutanchaton alles, was ein kleiner Pharao wissen musste. Tut war ein kluger Junge und ein gelehriger Schüler, und das musste er auch sein, denn die Aufgabe, die auf ihn wartete, war nicht leicht. Eines Nachts, als er 9 Jahre alt war, wurde er von Nofretete geweckt. »Mein lieber Tut, es ist soweit. Ich muss mich verabschieden und du musst jetzt ein tapferer kleiner Pharao werden.« Tut nahm sie in die Arme und weinte, »wirklich, jetzt schon können wir nicht noch ein wenig warten.« Er wusste aber, dass es keinen Sinn mehr hatte. Seit 4 Jahren waren die Soldaten nicht bezahlt worden und es waren kaum mehr welche übrig. Nofretete konnte nicht mehr für die Sicherheit seiner 6 Schwestern oder für ihre eigene Sicherheit garantieren. Nur Tut war sicher, weil die Priester einen echten Pharao brauchten. Nofretete nahm ihn ganz fest in den Arm und flüsterte, »Mach alles so, wie wir es besprochen haben, und vergiss nicht, was dein Vater dir geschrieben hat. Aton wird dir leuchten, und es wird alles gut werden, wenn du den Priestern ihre Macht und ihr Geld zurückgibst.« Sie drückten sich noch einmal und sagten, »Lebewohl.« Dann plötzlich war der kleine Tutanchamun ganz allein mit den Priestern. Am nächsten Tag weckten sie ihn, und dann wurde er darauf vorbereitet, zum neuen Pharao gekrönt zu werden. Er merkte schnell, dass er nicht ganz allein war. Viele der Diener im Palast glaubten an Gott und halfen und unterstützten Tut, wo sie nur konnten. Er erfuhr sogar von ihnen, dass seine Schwestern und Nofretete bis zur Mündung des Nils geflohen seien. Dort versteckten sie sich bei ehemaligen Sklaven aus Kanaan, die dort siedelten, weil sie Ägypten auch nach 400 Jahren Sklaverei noch immer nicht wieder verlassen durften. Diese Kanaaniter glaubten nun auch an den einen wahren Gott und hatten die 7 Frauen gerne aufgenommen. Tut war sehr froh, das zu hören und nicht ganz allein zu sein. Trotzdem konnte ihm niemand helfen, als die Priester von ihm wollten, dass er Gott wieder abschafft und dafür die alten Götter wieder einsetzte. Von seinem Vater hatte er einen Brief, der ihm bei Entscheidungen helfen sollte und den er unter seiner Matratze versteckte. Er las ihn jeden Abend vor dem Schlafen und immer wieder hatte er den letzten Teil des Briefes gelesen, in dem sein Vater ihm schrieb, wie sehr er ihn liebte und wie sehr er sich wünschte, bei ihm zu sein und dass er immer stolz auf ihn sein werde, egal welche Entscheidung Tut nun treffen würde. Nofretete hatte ihn jahrelang darauf vorbereitet und er wusste, was die Priester von ihm verlangen würden, sobald er Pharao war. Also tat er, was kleine Pharaonen tun müssen. Er führte die alten Götter wieder ein, aber das reichte den Priestern nicht. Er musste anordnen, dass alle Kunst zerstört werden müsse, wenn sie nicht die alten Götter zeige. Zum Glück hatte er vorher die Diener im Palast gewarnt, damit die schönsten Kunstwerke rechtzeitig versteckt werden konnten. Tutanchamun musste sogar seinen Namen ändern und hieß nun nicht mehr lebendiges Abbild Gottes, sondern lebendiges Abbild des Göttervaters oder Tutanchamun. Der Traum des Pharaos und der Pharaonin lag in Trümmern.